Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mal wahrscheinlich in schlechterer Audioqualität, obwohl ich es sicherlich auch natürlich nochmal durch Auphonic durchjagen werde. Ich bin gerade unterwegs, ich stehe im Wald, die Vögel sind laut und ich habe gedacht, nehme ich doch mal unterwegs meine One App a Day Folge für heute Montag, den 6. Juni auf. Es geht um eine Windows Phone App heute und zwar um die App Tweetium. Technische Daten habe ich jetzt leider nicht im Kopf, beziehungsweise kann ich nicht nachsehen. Ich weiß allerdings, dass die 1,49 Euro kostet. Es gibt allerdings auch in bester Windows Phone Manier eine kostenlose Testversion, die nicht die gesamte Bandbreite an Push Notifications bietet, beziehungsweise gar keine und auch nur einen Twitter-Account, den ihr hinzufügen könnt. Twitter-Account ist das Stichwort Tweetium. Das habt ihr wahrscheinlich am Namen schon herausgefunden oder euch gedacht. Das ist natürlich eine Twitter-App. Wie gesagt, ich habe jetzt die kostenlose Testversion getestet. Für 1,49 Euro könnt ihr es entweder direkt kaufen oder euch runterladen. Es ist eine von diesen neuen Windows 10, Windows 10 Mobile Universal Apps oder wie auch der genaue Name heißt. Ihr könnt halt ja einen Twitter-Account hinzufügen. Es ist auf dem Lumia 640 mit die schnellste Twitter-App, die ich seit langem getestet habe. Das Design könnt ihr relativ gut anpassen mit Themes, also irgendwie die Farben verändern und ob es oben rot oder blau angezeigt wird oder weiß. Und es gibt natürlich ein dunkles Theme und das könnt ihr alles wirklich ziemlich gut anpassen. Es gibt natürlich ebenfalls die Standard-Funktion einer Twitter-App, also natürlich App-Mentions, DMs, Listen könnt ihr euch anzeigen lassen, etc. pp. Es gibt eine Hashtag-Verwaltung und eine Username-Verwaltung, wenn ihr einen Tweet schreibt und ein Mute-Filter, jedenfalls für Hashtags, gibt es ebenfalls. Da könnt ihr dann, wenn ihr auf einen Hashtag lange gedrückt haltet, euren Finger könnt ihr entscheiden, ob es für einen Tag gemutet werden soll oder für immer. Ihr könnt natürlich ebenfalls Hashtags entmuten, das ist überhaupt kein Problem. Das Design ist nicht das Schönste, auf jeden Fall. Das habe ich aber sowieso ein Problem eigentlich bei den aktuellen Twitter-Apps für Windows 10 Mobile, dass es kein Design gibt, was mich so wirklich überzeugt oder so wirklich umhaut. Aber es ist auf jeden Fall wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schnell auf dem Low-End-Gerät, Lumia 640. Und wenn ihr eine alternative Twitter-App sucht oder irgendwie mit der offiziellen Twitter-App nicht zufrieden seid, schaut euch doch einfach mal Tweetium an. Wie gesagt, es gibt eine Gratis-Testversion und so könnt ihr mal einen Blick darauf werfen. Das ist wirklich eine faire Sache. Download-Empfehlung meinerseits auf jeden Fall für die Gratis-Testversion. Geld ausgeben, muss ich nochmal überlegen, ob ich die App dafür länger nutzen werde. Ja, das war's. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.